Gnädige. Gnädige. Ich sag dabei nichts als Gnädige. Wenn das spaßig vorkommt, wenn er nie eine mögen hat und man fängt auf einmal zum Bezaubern an, das ist nicht zum Sagen. Wenn ich denke, heute Vormittag und jetzt, das wird doch eine Veränderung sein für einen Zeitraum von 4 bis 5 Stunden. Ja, ja, die Zeit. Das ist halt der lange Schneider gesehen, der in der Werkstatt der Ewigkeit alles zum Ändern kriegt. Manchmal geht die Arbeit geschwind, manchmal langsam, aber fertig wird's. Da nutzt einmal nichts. Geändert wird alles. Es war einer von Eisen, hat wütend getanzt, dann mit dem Gefrorenen sich beim Fenster aufpflanzt, ist gerennt und ist gesprengt zu die Amuren in Karriere, spült und trinkt ganze Nacht, weiß vom Bett gar nichts mehr. Noch ein Jahr ist Brust hektisch und hin ist der Morgen, muss im Juli flanellerne Nachtkleiberl umtragen, ein wattiertes kaputt, ja sonst wär's ihm zu kühl. Ja, die Zeit ändert viel, ja, die Zeit ändert viel. So hat einer a Braut, steckt den ganzen Tag dort. Wenn die Dienstleute ins Bett schon wollen, geht er erst fort. Dann bleibt er noch drun, seufzt aufs Fenster in die Höhe. Er freut sich die Nasen vom Dastehen im Schnee. Ein halbes Jahr nach der Hochzeit rennt der ganze Tag aus, kommt spät auf die Nacht oder gar nicht nach Haus. Dann reist er nach Neapel, sie muss in die Brühl. Ja, die Zeit ändert viel, ja, die Zeit ändert viel. Eine Schönheit hat 13 Partien ausgeschlagen, darunter waren 8 mit Hausross und Wogen. 2 Anbeter haben sich an ihrem Fenster aufgehängt und 3 haben sich draußen beim Schanzeln erdrängt. 4 haben sich beim 3. Kaffeehaus erschossen, seitdem sind er 17 Jahre verflossen. Jetzt schaut's keiner an, sie kann's im Kopf stehen, wann's will. Ja, die Zeit ändert viel, nur die Zeit ändert viel. Thank you.